Ein Beispiel für eine interessante Kombination. Trist, eine Kanadierin und ein Neuseeländer, die sich in Berlin getroffen haben und in dem Heimstudio diese Klänge produziert haben. Da sind sie nicht alleine. Berlin zieht viele Musiker unterschiedlichster Couleur an. Die bekanntesten sind wohl David Bowie, Iggy Pop, U2. Aber ich bleib direkt mal im Underground. Durch kleine Galerien tingelte der Kanadier Gonzales, bevor er dann von einem kleinen Label entdeckt wurde und schließlich seine erste CD Gonzales über alles entstand, die selbstironisch wie der Titel Gonzales von seiner vielseitigen musikalischen Seite zeigt. Hier ist er mit Past Your Bedtime.